Sofort Verfolgung, Krieg und Hunger in einem Boot mit 400 in der Feste Europa. Angekommen, die erste Hürde ist genommen. Mensch voller Hoffnung auf Leben und Frieden, von der Angst befreit und nie wieder Krieg. Doch schon ein Schlag mitten ins Gesicht. Denn echte Hilfe gibt es hier nicht. Woher kommen die Waffen für ihre Kriege? Wer verdient an all der Not? Es sind die, die uns Glauben machen wollen. Wir bräuchten Einreiseverbot. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden ist Angst, Gesetzen, Wirtschaft und Macht. Asylanträge werden abgewiesen, Menschen in Not aus dem Land getrieben. Die Medien hetzen gegen Flüchtlinge, schaffen fremden Hass unter den Idioten. Werden Menschenrechte mit Füßen getreten, sind Politiker, Behörden und Bullen vertreten. Solange wir unseren Mund verschlossen halten, wird sich rein gar nichts ändern an diesem Verhalten. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Bomben in aller Welt. Jetzt und hier, den Refugees, are welcome here. Rassismus entgegentreten, jetzt und hier, den Refugees, are welcome here. Dem Rassismus entgegentreten, jetzt und hier, den Refugees, are welcome here. Dem Rassismus entgegentreten, jetzt und hier, den Refugees, are welcome, welcome here. Und wenn wir wieder ficken, da haben wir alles Recht dazu. Also kommt alle zu uns her, habt ein gutes Leben mit uns. Wir sind dabei, wir sind für euch. DRS, Olmo, Nino und Leo. Kein Rassismus auf dieser Welt. Es soll keiner umgebracht werden. Es soll keiner umgebracht werden.